NDR 4. Hallo, hier ist Mikado. Oma, so der Titel unseres heutigen Hörspiels. Charlotte Niemann hat es nach dem Buch von Peter Hertling geschrieben. Oma wird Oma gerufen. Auch von den Nachbarn im Haus, von dem Bäcker an der Ecke, auch von den Jungen im Hof, die sie manchmal hänseln, aber im Grund gern haben, ihr sogar manchmal die Tasche in den 5. Stock tragen. In dem Haus, in dem Oma wohnt, gibt es nämlich keinen Aufzug. Ihre Wohnung ist klein und fast so alt wie sie. Naja, Fürsten sind wir keine. Aber was heißt alt? Bin ich alt mit 67? Man ist so jung, wie man sich fühlt. Und ich fühle mich jung. Oder? Ehrlich? Ach was. Außen bin ich ein altes Weib und innen drin ein Mädchen. Na, was ist denn? Was geht hier auf Tinte schon wieder los? Was ist denn schon wieder los? Der Ölofen ist der einzige neue Gegenstand in Omas Wohnung. Mit ihm kommt sie nicht zurecht. Sie redet auf ihn ein, als sei er ein störrischer Esel. Also daran werde ich mich nie gewöhnen. Eines Tages fliegen wir noch in die Luft. Oma redet überhaupt gern mit sich selbst. Mit sich und mit den Sachen, die um sie herum sind. Daran müssen sich Leute, die sie nicht kennen, erst gewöhnen. Wieso? Ich rede ja nicht. Ich denke nur laut. Also gut. An Omas Wohnungstür steht übrigens in Zierschrift auf dem Schild Frau Erna Bittel. Ja, Frau Erna Bittel. Darauf legt sie Wert. Schließlich halten die Leute mich noch für eine alte Jungfer nach Ottos Tod. Und das bin ich nicht. Ich hatte einen Mann, einen Sohn und meinen Enkel. Ihr Enkel heißt Karl Ernst, aber er wird immer nur Kalle gerufen. Kalle? Kalle? Ja? Putzt du dir auch die Zähne, Kalle? Bin doch gerade dabei, Oma. Kalle lebt schon seit einiger Zeit bei Oma. Sie hat ihn einfach gleich mitgenommen damals, nach dem schrecklichen Autounglück, bei dem Kalles Eltern ums Leben gekommen sind. Sie ist hingefahren, hat den 10-jährigen Kalle in einer Runde von lauter fremden Onkels und Tanten dastehen sehen und beschlossen, den Kalle nehme ich mit, der bleibt bei mir. Einer der Onkel sagte, aber in deinem Alter, Erna. In meinem Alter? Willst du ihn haben? Ach, quatsch du nicht rum. Dann hat Kalle gesehen, wie schnell Oma eine Wohnung aufräumen kann. Wie schnell die aufgeräumte Wohnung dann leer war. Das Zeugs brauche ich alles nicht. Nichts davon. Und am Schluss hatte Kalle einen kleinen Koffer mit seinen eigenen Sachen und sonst nichts. Seitdem ist er bei Oma und er mag sie, schon immer. Sie nennt ihn Kalle und nicht Süßer oder kleiner Mann oder Jüngelchen. Aber nun beeil dich ein bisschen, Kalle. Ach, du hast genug gegurgelt. Schluss jetzt. Ab ins Bett. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ins, ja, Bett, ja, ja. Ins Bett, ins Bett, ins Bett. Und jetzt habe ich den Jungen. Ich bin verrückt, ein altes Weib und ein Kind, das noch Jahre braucht, um selbst durchzukommen. Soll ich wegen dem Kalle 100 werden? Aber wer von der Verwandtschaft hätte ihn nicht genommen? Die hätten ihn am Ende in ein Heim gesteckt. Und das geht nicht. Nein, nein. Ach was. Ich werde mich zusammenreißen und nicht dran denken, dass ich alt bin. Ich und der Kalle, wir werden es schon schaffen. Kalle hat fast ein eigenes Zimmer. Tagsüber näht Oma darin. Abends muss er dann immer Nadeln auflesen, damit er sich nicht in die Füße sticht. Und das wirst du doch noch können, nicht? Ein weiteres Zimmer habe ich nicht. Fürsten sind wir keine. Außerdem hat der Hans darin geschlafen. Vati hat darin? Ja. Auch noch, als er die ersten Jahre zur Arbeit ging. Das war sein Zimmer? Und das war sein Bett. An einem der ersten Abende geht Kalle, weil er nicht einschlafen kann, noch einmal ins Bad, das neben seinem Zimmer liegt. Er erschrickt fürchterlich. In einem Wasserglas liegen Omas Zähne. Er traut sich nicht, sie anzufassen, weil er fürchtet, sie könnten auch ohne Oma zuschnappen. Am nächsten Morgen fragt er gleich: Du, Oma, seit wann kann man Zähne aus dem Mund nehmen? Ich kann das nicht. Das sind gar nicht meine Zähne. Meine Zähne sind alle weg. Die habe ich verloren, so wie du deine Milchzähne. Nur wachsen zum dritten Mal keine nach. Also kriegt man welche gemacht. Musst du die auch putzen? Die Oma wollte aber nicht weiter über ihre dritten Zähne reden. Ach, das ist doch alles nicht so wichtig, Kalle. Und Kalle fragt auch nicht weiter. Der ganze Tageslauf ist bei Oma anders als zu Hause. Schon morgens um 6 rappelt Oma im Nebenzimmer herum. Und dadurch wacht Kalle jedes Mal auf. Gefrühstückt wird um 7. Kalle, 7 Uhr, alles fertig, komm. Ich will nicht, dass du zu spät zur Schule kommst. Ich komm doch schon. Oma hat eine Tasse, die ist 3-mal so groß wie die Tassen zu Hause. Es ist ihr Kaffeenapf. Den macht sie bis zum Rand voll. Du schlürfst, Oma. Na sag mal, kannst du so mit mir reden? Mutter hat immer gesagt, ich soll nicht schlürfen. Und du schlürfst. Von nun an bemüht sich Oma nicht mehr zu schlürfen. Aber es fällt ihr schwer. Und so trinkt sie beim Frühstück nur zur Hälfte aus. Und erst später schlürft sie allein die 2. Hälfte. Ach, Gott. Später am Vormittag trägt Oma Zettel aus. Sie bekommt diese Zettel von irgendwelchen Fabriken. Auf denen steht, dass im Astoria eine Vorführung von Waschmaschinen ist. Und dass man auch ein Geschenk bekommt. Oder dass man unbedingt den Kaffeefilter 1000 Sasa kaufen soll. Wozu machst du das, Oma? Na, dafür bekomme ich nicht viel. Aber es hilft weiter. Und außerdem hält es mich in Bewegung. Kaufen würde ich mir den Kram ja nie. Du weißt ja gar nicht, wie dumm die Leute sind. Oma lässt sich nichts vormachen. Also wenn ich jeden Groschen 3-mal umdrehen muss, dann drehe ich auch 3-mal das um, was ich mit dem Groschen kaufen will. Oma weiß immer neue Sprüche und das gefällt Kalle. Zum Bäcker sagt sie alle 3 Tage, sagen Sie mal. Sagen Sie mal, schicken Sie Ihre Semmeln zur Abmagerungskur? Die sind schon wieder kleiner geworden und teurer. Oma hat vor niemandem Angst. Eher haben die Leute Angst vor ihr, merkt Kalle. Aber er begreift auch, dass Oma ärmer ist, als die Eltern es waren. Wenn ich erst eine Waisenrente bekomme, dann geht's uns ein bisschen besser. Aber die Herren Beamten, die brauchen ja immer ihre Zeit. Die denken nicht an uns. Wer sind denn die Herren Beamten? Die Herren Beamten? Das sind Leute, die hinter großen Schreibtischen sitzen, auf denen sie Papier hin und her schieben. Die machen, dass man Geld kriegt oder keins, verstehst du? So mächtig sind die. Oma, wenn ich mächtig wäre, ich würde dir eine Menge, Menge Geld schenken. Glaubst du? Ja, ja. Aber leider sind wir beide nicht mächtig, Kalle. Nun komm essen. Das Kochen geht bei Oma schneller als bei Mutter. Am Herd vertrödelt man nur Zeit. Na, möchtest du noch? Ich noch ein bisschen. Ja. Nach dem Essen setzt Oma sich an die Nähmaschine. Kalle geht runter in den Hof. Am Anfang ging es nicht so gut mit den Kindern. Sie lachen dich aus? Wieso denn das? Och, sie sagen, ich rede wie ein Ausländer. Wie ein Türke, sagen sie. Wie ein Türke? Ja, hast du ihnen nicht gesagt, dass du ein Türke aus Norddeutschland bist? Mein Gott, die Kinder sind schon so dumm wie ihre Eltern. Die glauben, dass ein Türke ein schlechter Mensch ist, nur weil er ein Türke ist. Ach, so ein Quatsch. Komm mit, wir trinken erst mal eine Tasse Kaffee. Inzwischen verträgt sich Kalle aber glänzend mit den Kindern auf dem Hof. Neulich hat er sich zum ersten Mal mit Ralf gekloppt, der als einziger befehlen darf. Besiegt habe ich ihn nicht, aber ich habe ganz gut gekämpft, du. Du, Oma. Ja? Der Ralf kann gar nicht richtig sprechen, finde ich. Wieso? Ja, der redet so komisch. Der sagt immer, siehst du, das klingt vielleicht komisch. Siehst du? Aber du lachst ihn doch nicht aus, Kalle. Das ist gemein. Nein, aber er spricht so komisch. Ach, fast jeder von uns hat eine Macke. Ich hab keine. Doch, du hast auch eine. Ah, weil du meinst, dass du keine hast, das ist auch eine. Und du? Ich? Ach, weißt du, ich hab sogar eine Arge. Ich zeig sie dir mal. Ein paar Tage später kommt Oma barfuß aus dem Bad, zeigt auf den rechten Fuß. Du sieh mal, da ist die kleine Zehe mit der zweitkleinsten zusammengewachsen. Das ist eine von meinen Macken. Hast du noch mehr? Du denkst, dass ich dir alle auf einmal verrate, hä? Abends ist es ganz anders bei Oma als zu Hause. Zu Hause hatte der Vater manchmal zusammen mit ihm geduscht. Und dann war es so ein richtiges Wasserfest. Oma hat ihm am ersten Abend den Waschlappen gegeben und gesagt, komm, du wasch dich mal. Da hatte er sogar ein bisschen geheult. Und Oma mit. Aber dann hat sie sich auf den Rand der Wanne gesetzt und ihm beim Waschen zugesehen. Das machen sie jetzt immer so. Man kann dich ja richtig wachsen sehen. Doch. Na, nur komm, abtrocknen. Komm. Schön rubbeln. Ach, sei doch still, Junge. Das tut gut, Kalle, was? Ja, aber jetzt ist es genug. Ja, ja, ja, ja, ins Bett, ins Bett, ins Bett. Eines ist auch anders als zu Hause. Wenn die Oma sich wäscht, schließt sie sich ein. Warum tust du das, Oma? Hast du Angst vor mir? Ach, Quatsch, Kalle. Nur sind alte Leute nicht mehr so schön anzusehen. Ich glaube, du schämst dich vor mir. Ja, das stimmt, Kalle. Ach, ich finde das doof. Lass sie doch offen, die Badezimmertür. Oma. Also du bist Kalle und ich bin Oma. Du bist klein und ich bin alt. Das ist der Unterschied. Sonst gibt's keinen. Lieber Himmel, diese freie Erziehung. Soll ich etwa jetzt morgens und abends nackig aus dem Bad rennen, nur weil es von seinen Eltern so gewöhnt ist? Der weiß doch nicht, wie alte Leute aussehen. Und außerdem schäme ich mich. Ich kann das nicht so mitmachen. Seit 4 Monaten, seit Kalle bei Oma wohnt, guckt Oma jeden Morgen in den Briefkasten. Sie sieht nach, ob nicht endlich eine Nachricht vom Amt gekommen ist. Aber das Amt schickt nichts. Also die tun nichts. Nichts tun die. Die fressen ihr eigenes Papier und bohren sich mit dem Bleistift in der Nase. Kalle, das ist nicht zum Lachen. Ach, Beamte möchte ich sein. Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen, Oma. Aber Kalle weiß, um was es geht. Also, das ist jetzt sage und schreibe 4 Monate her, dass der Chef deines Vaters, also dein Vormund, beantragt hat, dass ich deine Pflegemutter werde. Pflegegroßmutter? Sowieso alles Unsinn. Nur für das Amt nicht. Der Antrag läuft. Läuft nennt man das. Er schleicht eher. Ja, aber wenn... Kalle, ich brauche endlich eine Genehmigung, damit wir unsere Waisenrente bekommen. Das ist wichtig. Du frisst mir die Haare vom Kopf. Oma! Ja! Aber ich werde jetzt beim Amt vorstellig werden. Und du musst mit. Die müssen dich dort sehen. Du bist mein Beweisstück, Kalle. Aha. Beweisstück. Am nächsten Morgen zieht Oma ihr schönstes Kleid an und auch an Kalle putzt sie mächtig rum. Halt jetzt mal still. Ach, Oma, lass das doch. Also, du, wenn du jetzt noch die Haferflocken auf der Tüte isst, dann machst du dich wieder staubig. Ach, du machst deinem alles zuwider. Lass das bitte. Du bist aber schlecht gelaunt, Oma. Ach. Im Amt werden sie vom Portier zum Zimmer 17 geschickt. 16. 17. Ah, hier. Na, setzen wir uns erst mal. So eine Wächte, aber wir können nicht mehr beschätzt. Beinahe eine halbe Stunde warten sie auf der Holzbank vor Zimmer 17. Seit 4 Monaten habe ich den Jungen nicht mehr und jetzt kann ich nicht mehr. Oma. Ach Gott, störe mich jetzt nicht. Ich denke nach. Ja. Was Oma da vor sich hinredet, sind Sätze, die sie für das Amt auswendig gelernt hat. Seit 4 Monate ist der Junge jetzt bei mir und immer noch keine Weisenrente. Geht nicht so. Frau Erna Bittel, in Sachen Bittel? Ja, das sind wir. Tja, da muss ich Sie leider bitten, vor Zimmer 22 zu warten. Für Sie ist 22 zuständig. Hier entlang, bitte. Oma sagt zwar nichts, während sie mit Kalle dem Beamten folgt, aber Kalle merkt, dass Oma Wut tankt. Nun sitzen sie vor Zimmer 22. Das ist ja die Wende aufsehen. Noch eine halbe Stunde warte ich nicht hier. Aber diesmal geht es schneller. Der Beamte, der Sie hereinbittet, ist derselbe Mann von vorhin auf dem Flur. Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen, Frau Bittel? Du bist also der Ärmste? Also zerfließen Sie mal nicht vor Mitleid. Tun Sie lieber was. Kalle sieht den Mann an und denkt. Der sieht ja aus wie ein Pfarrer. Frau Erna Bittel, nicht wahr? Ja, hier ist die Akte. Der Beamte setzt sich hinter den Schreibtisch. Sehr würdig. Blättert in den Papieren. Schüttelt den Kopf. Nickt. Schüttelt wieder den Kopf. Tja, das ist kompliziert. Es handelt sich nicht um eine Pflegestelle, sondern... Sie sind eine Verwandte, genauer gesagt die Großmutter. Was Sie nicht sagen. Wann also kriegt das Kind die Rente? Sie sind darauf angewiesen? Na, hören Sie mal. Sie wissen doch, wie hoch, wie niedrig meine Rente ist. Das steht doch da drin. Und Sie wissen auch, was so ein Bengel am Tag vertilgt. Und dass er Strümpf und Hosen zerreißt. Und dass er was braucht. Bin ich ein Krösus? Bin ich eine Fabrik? Ich esse wirklich eine Menge. Oma hat recht. Und das mit den Hosen stimmt auch. Also bitte. Ich werde versuchen, den Vorgang zu beschleunigen. Na ja, dann beschleunigen Sie mal. Beschleunigen Sie, sonst stehe ich nächste Woche wieder hier. Das schwöre ich Ihnen. Also, liebe Frau Bittel, ich werde alles tun, damit die Sache in Ordnung kommt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, mein Kleiner. Und verabschiedet sich von beiden mit Handschlag. Hast du das gehört, Kalle? Wir können's fabelhaft miteinander, Kalle. Ja, finde ich auch. Ha, so machen wir weiter. Da wird jeder Beamte weich. Ja. Oma macht vor lauter Freude einen kleinen Satz. Ja, lauter kleine Hüpfer, wie sie es eigentlich gar nicht mehr kann. Wie der Kalle mich an seinen Vater erinnert. Manchmal denke ich mir, ich habe wieder einen Sohn. Aber das ist ja auch dumm. Ich kann doch nicht so umgehen mit ihm wie mit Hans, meinem Sohn. Dazu bin ich zu alt. Unten im Hof ist eine Prügelei. Kalle hat Krach mit Ralf. Und der Ralf zieht so lange an Kalles Hose, bis sie einen Riss hat und ihm auf die Knie rutscht. Oma hört den Krach. Also nun bin ich heute schon zweimal die 5 Treppen rauf und runter. Eigentlich reicht mir das. Aber ich muss noch sehen, was da los ist. Unten angekommen sieht sie außer Kalle und Ralf nur noch ein paar Kinder. Die meisten sind weggerannt. Keiner sagt einen Ton. Oma sieht gleich die kaputte Hose, den Riss. Ich habe dir gesagt, Kalle, wenn du spielst, sollst du die geflickte Hose anziehen. Wer war das? Soll ich euch einzeln an den Ohren nehmen? Da sterben sie nicht, da werden sie bestraft. So, aha. Früher durfte man das. Und ich darf, was ich will. Das ist nicht richtig, Oma. Du darfst gar nicht, was du willst. Du darfst keine fremden Kinder verhauen. Ach, feige seid ihr. Das stimmt nicht. Sie sind nicht feige. Die Hose ist einfach so zerrissen beim Spielen. Jetzt schwindelst du auch noch. Erst feige sein und dann lügen, für Teufel. Oma, das ist doch nicht so schlimm. Wenn du sie zusammennähst, ist sie wieder meine gute Hose. Oma. Und zum Spielen ziehe ich immer die andere an. Bestimmt. Ach, das ist doch alles Quatsch. Geht mir doch um die Gerechtigkeit. Wieso? Was willst du denn? Ich will, dass ich weiß, wer es war. Und dann? Dann will ich ihm sagen, dass es nicht richtig war. Und ich werde seiner Mutter sagen, sie sollte die Hose ersetzen. Fürsten sind für keine. Das geht nicht, Oma, das geht nicht. Aber das ist Gerechtigkeit. Und wenn die Hose zu teuer ist? Also, du hast die Hose zerrissen. Überhaupt nicht, Ralf, überhaupt nicht. Das war überhaupt ganz anders. Du bleibst hier, Ralf. Lassen Sie mich los. Nein, lassen du Sie mich hörst los. Mir erst mal zu. Oma, tu ihm nichts mit deiner Gerechtigkeit. Ach, könnt euch alle einzeln verdreschen. Komm mit drauf. Kalle ist traurig. und schämt sich. Am Abend sitzt er in der alten Spielhose mit Oma in der Küche. Das war nicht richtig im Hof, Oma. Na, dann näh du doch die Hose. Nacht, Oma. Nacht. Jetzt ist Kalle schon so lange bei Oma, dass er sich nicht mehr vorstellen kann, dass es irgendwann mal anders war. Ab und zu hat er Krach mit ihr. Aber meistens findet er sie prima. Du bist toll, Oma. Sie hat sich auch daran gewöhnt, dass er jetzt seine Freunde selber aussucht. Nein, ich rede ihm da jetzt nicht mehr rein. Zu Kalles 11. Geburtstag hat sie auch endlich zum ersten Mal Waisenrente für ihn bekommen. Da hat sie ihm eine neue Hose und etwas ganz Besonderes, eine gemeinsame Ferienreise geschenkt. Oh, Oma, eine neue Hose. Und was ist das? Ein Zettel? Was steht denn da drauf? Gutschrift für Kalle und Oma. Jawohl. Urlaub. Ach, Urlaub. Urlaub für zwei Personen vom 14.07. bis 28.07. in Furt im Wald. Na? Bewilligt und genehmigt von Oma. Na? Was sagst du, Kalle? Na? Wo ist denn das? Furt im Wald. Richtig im Wald? Richtig im Bayerischen Wald. Mit Bahnstation. Wir haben ein Quartier bei richtigen Bauern. Die sollen sehr freundlich sein. Ach, seit 30 Jahren habe ich keinen Urlaub mehr gemacht. Was sagst du, Kalle? Schön. Mehr sagt Kalle nicht. Da er nicht an Ferien gewöhnt ist, braucht er keine. Oma ist schon eine Woche vor der Abreise aufgeregt. Was machst du da eigentlich, Oma? Na, das siehst du doch. Ich packe Koffer. Da geh mal aus dem Weg. Eine Woche vorher Koffer packen. Das ist doch blöd. Ach, das verstehst du nicht. Na, stör mich nicht. Geh weg. Ich bin das Reisen nicht mehr gewöhnt. Aber ein Koffer genügt. Ich muss nicht zu viel mitnehmen. Eine Woche später, mitten in der Nacht um 3, weckt Oma Kalle. Fertig für die Reise angezogen. Kalle, es ist soweit. Was? Was ist los? Wie siehst du denn aus? Oma steht vor seinem Bett in einem Kostüm, das er noch nie an ihr gesehen hat. Der Rock geht fast bis zu den Knöcheln. Kannst du den Rock nicht ein bisschen kürzer machen? Nein, das ist schade um den Stoff. Und Mode ist es auch. Der Hut! An dem Hut ist eine große Nadel mit einer Perle. Damit stichst du ja die Leute. Das ist eine Hutnadel. Das gehört sich so. Mädel nicht dauernd an mir rum. Steh auf, mach mich nicht unnötig nervös. Also, es geht los. Obgleich Zeit genug ist, trinken sie den Kaffee im Stehen. Und um 4 Uhr ist Oma nicht mehr zu halten. Wir müssen jetzt gehen. Fährt denn schon eine Straßenbahn? Wir laufen zum Bahnhof. Mit dem schweren Koffer? Haha, da habe ich eine Geheimwaffe. Was? Auf der Straße setzt sie den Koffer neben sich aufs Trottoir und fährt mit ihm los. Unter den Koffer sind kleine Räder geschnallt. Na, was sagst du jetzt? Die sind noch von Opa. Lass mich doch mal, Oma. Fabelhaft, das macht richtig Spaß. Beinahe. Sie sind viel zu früh auf dem Bahnsteig. Oma fragt 5 Bahnbeamte hintereinander, ob der Zug auch wirklich von Gleis 6 abfährt. Oma, wenn du noch einen fragst, lauf ich weg. Ich will in Furt im Wald ankommen und nicht sonst wo, verstehst du? Richtig in Furt im Wald angekommen, fragt Oma am Fahrkartenschalter nach der Adresse des Bauern. Ist das sehr weit? Zu Fuß gut 2 Stunden. Oma, wir wollen doch nicht etwa laufen? Kommt man da irgendwie hin? Es fährt ein Bus, direkt ab Bahnhof. Wenn Sie sich beeilen, bekommen Sie ihn noch. Komm schnell, Kalle, den Koffer. Was für eine Linie? Es ist der einzige Bus, der vor dem Bahnhof steht. Danke vielmals. So kommen sie ohne Hindernisse zu dem Bauern. Ein richtiger Bauer ist das übrigens nicht. Er hat ein paar Kühe, aber mehr Zimmer als Kühe. Und in den Zimmern wohnen lauter Leute, die bei ihm Ferien machen. Oma und Kalle haben nur ein Zimmer. Nicht groß und direkt unterm Dach. Das Klo befindet sich einen Stock tiefer, was Oma sofort bemängelt. Ich kann doch nicht jede Nacht durch das Haus geistern. Sie tut's aber doch. Stöhnend poltert sie jede Nacht durchs Haus und weckt fast alle Leute auf. Das ist... Willst du die Bäuerin ärgern, Oma? Bäuerin? Hör mal auf mit dieser Person! Wir werden hier ganz schön gemolken. Zum Schlafen kommt man nicht richtig. Und dieser Muckefuck am Morgen, Kaffee soll das sein. Das reinste Spülwasser. Omas Laune in Furt im Wald ist nicht die beste. Speiübel ist einem den halben Tag. Als ob sie einen Kuhschwanz ins kochende Wasser tunkt, diese Bäuerin. Nach einem ziemlichen Krach wegen des Muckefucks fordert die Bäuerin Oma auf, das Haus zu verlassen. Was soll ich? Ich denke nicht daran. Aber der Muckefuck schmeckt nach dem Krach noch miserabler, findet Oma. Das Weib rächt sich an mir. Nein, Omas Laune ist nicht gut bei den freundlichen Bauern in Furt im Wald. Sie bleibt dabei. Wir sind die Kühe, die hier gemolken werden. Ein einziges Mal machen die beiden einen größeren Ausflug. Alles fängt gut an. Das Laufen in der frischen Luft macht Oma Spaß. Sie schreitet tüchtig aus. Kalle hat Mühe, mitzuhalten. Nicht so schnell, Oma. Einmal läuft sie sogar einem Schmetterling nach. Und plötzlich ist sie weg. Oh Gott, oh lieber Gott, was ist denn? Oma, wo steckst du denn? Ach, Oma! Das hörst du, Oma. Doch, du blöder Kerl. Hier, in der Rübengrube. Wie kommst du bloß da rein? Kalle steht am Rand der Grube, sieht ein Loch mitten im Heu. Und wie Oma sich hocharbeitet. Ach Gott, kannst du denn nicht mal einen Ast holen? Wozu denn das? Na, frag doch nicht so dumm. An dem kannst du mich rausziehen. Mach ich. Oh, an einem langen, ein wenig morschen Ast, den er in die Grube hält, doch, spürt er Omas Gewicht. Endlich! Tu ich doch! Ach, abgebrochen. Gott, noch mal. Mit dir kann man auch rein gar nichts anfangen. Was nun? Nach einem Schweigen, das Kalle mächtig einschüchtert, sieht er, wie Oma Rüben aufeinander schichtet. Was machst du da? Ich baue mir eine Treppe. Nach einer Weile steht sie bis zum Bauch aus der Erde heraus. Soll ich fliegen? Weiß auch nicht. Oma versucht zu fliegen. Springt hoch, klammert sich an den Rand der Grube, bewegt ein Bein wie ein Frosch und kommt Stück für Stück über den Rand. Erst kniet Oma, dann steht sie auf, dann wischt sie sich den Rock ab, dann knallt sie Kalle an. So. Auch noch lachen. Ach, mir reicht's. In die Ferien gehe ich nie wieder. Am Abend im Aufenthaltsraum erzählt Oma die Grubengeschichte ganz anders. Viel toller und spannender. Ach, das macht mir doch nichts aus. Was glauben Sie? Mit einem Satz, einem Hechtsprung bin ich da raus. Ja, so kann ich noch springen. In der Nacht, als Kalle aufwacht, fragt Oma ihn, warum er nicht schläft. Weil du heute geschwindelt hast. Weil ich... Aber Kalle... Weißt du, wenn man so wenig erlebt wie ich, dann muss man schon was dazu erfinden. Findest du nicht? Dann schlaf. Endlich. Mit Oma und Kalle klappt es weiterhin prima. Sie lachen zusammen, sie streiten ab und zu und sie mögen sich. Nur in der Schule klappt es nicht so ganz. Komm, lass mal sehen. Was ist denn das eigentlich? Oma hilft Kalle bei den Aufgaben, so gut sie kann. Das dumme Zeug macht mir Kopfweh. Es ist doch kein Rechnen. Mengenlehre. Kalle beschließt, der Oma weniger Aufgaben aufzugeben. Sich selber natürlich auch. Und so macht er nur die Hälfte der Aufgaben. Nach 3 Wochen gibt ihm seine Lehrerin, Frau Riemer, einen Brief an Oma mit. Den schmeißt er in den Gulli. Am Abend drückt ihn das schlechte Gewissen. Du, Oma. Hm? Ich habe heute einen Brief an dich weggeschmissen. Was hast du? Wer hat mir denn einen Brief geschrieben? Frau Riemer. Na, kannst du dir denken, warum? Nein. Vielleicht kam es durch die Sache mit dem Brief, dass jetzt eine Fürsorgerin in Omas Wohnküche sitzt. Kalle arbeitet gerade in seinem Zimmer an Rechenaufgaben. Mengenlehre. Kalle, Besuch. Eine Fürsorgerin. Fürsorgerin? Mit den grünen Schatten über den Augen? Sieht doch nett aus. Ach, ich könnte sie aus dem Fenster schmeißen. Die. Alle 3 sitzen artig am Tisch in Omas Wohnküche. Und die Fürsorgerin hat eine Akte vor sich aufgeschlagen und fragt und fragt. Hatten Sie ansteckende Krankheiten? Nein. Nein. Hat der Junge ein eigenes Zimmer? Ja. Hat er wohl Schwierigkeiten mit dem Lesen? Nein. Mit dem Lesen nicht. So. Aha. Dürfte ich mal sein Zimmer sehen? Bitte? Oma führt die Fürsorgerin schäumend vor Wut mit dem Gebiss knirschend durch die Wohnung. Wenn Sie bitte hier hereinsehen wollen. Kalles Bett, schön weich, schön sauber, wie sich's gehört. Aha. Ja. Ordentlich zu essen bekommt er auch. Sonst noch was? Nein, schönen Dank. Ich glaube... Oma ist nicht mehr zu halten. So, Fräulein. Was wollen Sie nun eigentlich? Kann ich mich nicht beregen? Habe ich den Nachbarn meinen nackten Hintern gezeigt? Hat er Kalle geklaut? Oder was? Aber Frau Bittel, nein, nein, alles nicht. Nur die Schule ist auf Kalle aufmerksam geworden, weil er seine Aufgaben nicht ordentlich macht. Da meinten wir... Was meinten Sie? Nun ja, die Verhältnisse. Was für Verhältnisse? Ja, diese hier, Ihre. Ich hab keine Verhältnisse. Schon lang nicht mehr. Was unterstehen Sie sich? Kalle, du bleibst. Ich brauche einen Zeugen. Seitdem ich ständig mit Ämtern zu tun habe, da weiß ich das. Die hauen einen immer übers Ohr. Frau Bittel. Ich verstehe Sie sehr gut. Ich wollte ja auch nur helfen. Frau Bittel, wenn es Ihnen recht ist, komme ich so alle 2 Monate mal vorbei. Nein. Warum? Ich meine, Sie könnten krank werden. Ins Spital. Was wird denn mit dem Jungen? Krank? Ich? Das gibt's nicht. Das gibt's bei mir nicht. Dieses "das gibt's nicht" wiederholt Kalle sich oft, wenn er sich ausmalt, Oma könne eines Tages mit dem Krankenwagen weggebracht werden. Das gibt's Oma nicht. Womöglich sterben. Bei Oma gibt's das nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's bei Oma nicht. Nee. Kann sein, dass ich was falsch mache mit Kalle. Jetzt die Sache mit dem Brief. Bin ich zu gut zu ihm? Gibt's das? Brüllen strengt mich an. Man sagt doch auch, Liebe ist das beste Erziehungsmittel. Und nun lügt der Bursche und kommt darunter. Ach Quatsch, ich nehme ihn ein bisschen in die Mangel. Dass er bloß keine Angst kriegt vor dem Jugendamt und der Fürsorgerin in all dem Klimbim. Bei uns stimmt es, bei Kalle und mir. Wenn's irgendwo stimmt, dann bei uns. Jetzt übertreibe ich. Aber das hilft mir. In der Schule ist Kalle zwar nicht in allen Fächern gut, aber die meisten seiner Kameraden mögen ihn. Und er ist ein guter Fußballspieler. Nachmittags treffen sie sich auf dem Vereinssportplatz. Ich bin dagegen, Kalle. Das geht nicht. Ihr seid nicht mal richtig bewacht. Bewacht? Immer suchst du nach Aufpassern. Lass mich doch gehen, Oma. Wo ist denn der Fußballplatz? Gar nicht weit, auf dem Grün-Weiß-Platz, wo die Leute auch immer Tennis spielen. Ja, ja, die Leute, die sonst nichts zu tun haben. Ach, das ist doch Quatsch. Wenn du es gelernt hättest, würdest du es auch spielen. Weißt du zum Beispiel, wie viel Geld allein so ein weißes Kleidchen kostet? Fürsten sind wir keine. Das weiß ich. Eben deswegen kann ich nicht spielen. Am Donnerstag verschwindet Kalle zum Grün-Weiß-Platz. Es macht allen Spaß. Ein junger Lehrer ist auch dabei, der ihnen viel beibringt. Kopfball findet Kalle am besten. Mitten im Spiel sieht Kalle zu seinem Schrecken Oma am Spielfeldrand stehen. Jetzt winkt sie auch noch. Gott, schämt er sich. Schneller, Kalle! Schneller! Achtung! Oh Mann, das war gemein von dem Dicken. Halt den Ball, Kalle! Halt den Ball, Kalle! Kalle! Was ist? Oh Gott, Kalle! Er hat sich verletzt. Kann nicht auftreten. Gestolpert. Und auch noch ohne Ball. Mann! Der Lehrer bringt ihn an den Spielfeldrand. Was ist passiert, Junge? Sie sind Frau Bittel? Ja, ich bin seine Oma. Was ist denn? Scheint der Knöchel zu sein, wahrscheinlich verstaucht. Mann, tut das weh. Au. Zeig mal her. Au, Mann, lass das doch. Au. Na, gebrochen ist nichts. Ich fahre Sie gleich nach Hause. Ihr spielt weiter. Ich bin gleich zurück, Frau Bittel. Der Fuß ist ganz schön dick, Mann. Nun, sag mal. Zu Hause mache ich dir Umschläge, dann hört der Schmerz auf. Nur liegen musst du ein paar Tage, Kalle. Ja, Mann. Auf. Oma ist großartig. Sie trägt keine Prospekte aus. Rückt den Fernseher, dass er vom Bett aus sehen kann. Spielt Mensch, ärgere dich nicht mit ihm. Aber vom dritten Tag an langweilt er sich doch. Fürchterlich. Siehst du? Das verliere ich wieder. Ich habe eine Idee, Kalle. Ich bringe dir das Stricken bei. Stricken? Och, Oma. Nee, Stricken. Na, dann nicht. Aber gut warst du im Spiel, Kalle. Schneller als dieser Seitenspringer. Was für ein Seitenspringer? Na, den Nebenläufer, du weißt schon. Oma, du bist komisch. Pass mal auf. Es gibt den Torwart. Ja. Verteidiger. Ja. Mittelfeldspieler. Ja. Stürmer? Stürmer, ja, das habe ich schon mal gewusst. Und den Libero? Ach, das ist der kleine Italiener. Nein, das ist der freie Mann. Der bin ich. Du, das muss der Klügste sein. Von der ganzen Mannschaft. Der das Spiel macht, wie die Reporter immer sagen. Der darf sich einfach, weißt du, der darf sich... Nicht den Knöchel verstauchen beim Laufen. Nee, das nicht. Du, Oma, kannst du nicht mal den Ralf raufholen? Den Ralf? Naja, soll ich schon mal Bescheid sagen? Ja, mach doch mal. Oma? Ja? Du bist prima. Das weiß ich. Und nachdem Kalle den ersten Tag wieder von der Schule nach Hause kommt, fragt sie sogar... Hast du heute kein Spiel? Nee, erst morgen. Na, du musst eben auf dein Bein aufpassen. Aber gut spielen sollst du auch, Libero Kalle. Wenn der wüsste, was ich ihm manchmal vormache. Diese Sache mit dem Fußball und dem verstauchten Knöchel. Ich habe ganz einfach Angst um ihn. Immerzu. Aber mein Gott, hätte ich den Burschen nicht zu versorgen, würde ich dauernd meine eigenen Wehwehchen pflegen, jammern, meinen Nachbarn auf die Nerven gehen. Also ist Kalle im Grunde meine Medizin. Oma will ihrer Freundin Frau Wendelin endlich den versprochenen Sonntagsbesuch im Altersheim machen. Und du kommst mit. Ach. Sonst halte ich die vielen alten Leute nicht aus. Ach, ich habe wirklich keine Lust, Oma. Das macht nichts. Du kommst mit. Oma lässt nicht mit sich reden. So, Sie zieht wieder ihren eigenartigen Sonntagsstaat an, den Kalle von der Reise nach Furt im Wald kennt. Richtig verkleidet siehst du darin aus. Wie eine fremde Person. Na, du wirst dich dran gewöhnen. Und du ziehst dich gefälligst auch ordentlich an. Was denn? Schließlich geht's mit der Straßenbahn in Richtung Altersheim. Wie sie den Saal betreten, der trotz vieler runder Tische und Polstersessel merkwürdig ungemütlich wirkt, hält Oma Ausschau nach Frau Wendelin. Nein, da müssen wir mal warten. Sie kommt. Na ja. Ach, das sind Sie ja. Guten Tag, liebe Frau Wendelin. Endlich schaffe ich es mal, Sie zu besuchen. Wie ich mich freue. Das ist übrigens mein Enkel Kalle. Guten Tag. Sie wissen ja, er lebt bei mir. Frau Wendelin, eine winzige Greisin, nickt freundlich. Wie geht's denn so, Frau Wendelin, ne? Wollen wir uns nicht setzen? Kalle fühlt sich beklommen. Was soll er hier? Es ist viel zu heiß. Ach, es riecht ungelüftet in dem Saal. Schönes Wetter. Er schwitzt. Und da hab ich zum Kalle Oma übrigens auch, stellt Kalle fest. Sie setzt sogar ihren Hut ab. Dabei redet sie die ganze Zeit. Und Frau Wendelin nickt und nickt. Darf ich rausgehen? Was? Darf ich rausgehen? Ja, geh nur. Aber verlauf dich nicht in den Fluren. Saal 3. Oder geh in den Garten. Später zu Hause sind Oma und Kalle eigenartig schweigsam. Dann fängt Oma doch an. Ach, es ist schon schlimm, so zusammengepfercht zu leben. Alle alt. Du bist ja auch alt. Nur so nicht, ganz anders. Das stimmt nicht. Bin genauso alt wie die anderen dort auch. Weißt du, das Alter wird dann schrecklich, wenn man vor lauter alten Leuten das Leben nicht mehr sieht. Kurz vor Kalles 12. Geburtstag ereignet sich das, wovor er sich insgeheim immer gefürchtet hat. Oma fühlt sich krank. Sie versucht zwar, es mehrere Tage vor Kalle zu verbergen, aber er merkt es. Morgens bleibt sie liegen, bittet ihn, sich sein Frühstück selber zu machen, trägt kaum noch Prospekte aus und sie schickt ihn sogar zum Bäcker, mit dem sie sonst so gern schwatzt. Alles ganz und gar ungewöhnlich. Ist dir nicht gut? Doch. Ach, ich bin nur ein bisschen schlapp. Das ist die Frühjahrsmüdigkeit. Die ist es aber nicht. Am 5. oder 6. Tag stellt Oma nämlich fest, sie müsse Fieber haben. Oma, soll ich den Doktor holen? Ach ja, tu das lieber. Der Arzt schickt Kalle aus dem Zimmer, weil er Oma gründlich untersuchen muss. Kalle hockt nun da in seiner Bude, weiß nichts mit sich anzufangen und kaut an den Nägeln. Sie stirbt nicht. Das gibt's nicht bei Oma. Sie stirbt nicht. Bei Oma gibt's das nicht. Er kommt sich auf einmal vor wie ein Fünfjähriger. Das gibt's bei Oma nicht. Kalle! Ist der Doktor schon weg? Ja. Kalle, ich hab Angina. Ich soll eine Woche in die Klinik. Was? Ja, das ist in Ordnung, Kalle. Das ist besser. Da machen Sie mich gesund. Ich werde der Nachbarin sagen, dass sie nach dir sieht. Und diese Fürsorgerin, die muss auch her. Die wollte dir ja helfen. Pass mal auf. Morgen früh schicken sie den Krankenwagen. Du sollst dir schulfrei nehmen. Eine Entschuldigung schreibe ich dir. Und das muss alles sein? Es ist besser, Kalle. Gleich am nächsten Tag, gleich nach dem Essen, das ihm die Nachbarin gebracht hat, besucht ihn die Fürsorgerin. Na, Kalle? Kennst du mich noch? Ja. Ich bin Fräulein Wegner. Ui, hier ist ja alles blitzblank. Ja, ich habe ein bisschen aufgeräumt. Was kann ich denn mal für dich tun? Gar nichts. Ich komme schon so zurecht. Du, so toll musst du ja nicht aufräumen, nicht? Soll ich dir bei den Schulaufgaben helfen? Vielleicht. Das war keine schlechte Idee. Zeig doch mal. Sag mal, wo hast du denn deine Hefte? Kalle fühlt sich schon viel weniger allein an der Seite von Fräulein Wegner. Sie ist wirklich ganz nett. Sie kommt jetzt jeden Tag. Nach ein paar Tagen ist Kalle plötzlich einsilbig. Druckst mit etwas herum. Kalle, was ist denn mit dir? Gestern hast du es doch verstanden. Fang noch mal an. Ich weiß, dass die Oma stirbt. Was? Aber es geht dir doch viel besser. Ich habe mich doch erkundigt. Doch, und ich muss in ein Heim. Kalle, das ist doch Quatsch. Morgen darfst du sie schon mal besuchen. Tatsächlich sitzt Kalle am nächsten Nachmittag, gut frisiert und ordentlich angezogen, wie Oma sagt, am Bett von Oma. Aber ihm fällt überhaupt nichts ein. Oma will dafür umso mehr wissen. Na, Kalle, uns geht alles gut. Erzähl mal, wie kommst du denn zurecht? Wie schmeckt das Essen, Kalle? Gut. Bei dir schmeckt's besser. Das will ich hoffen. Und was mit der Schule? Siehst du den Ralf? Bist denn die Fürsorgerin? Ja, die kommt. Und? Meistens gegen Abend. Sie rechnet mit mir. Die weiß eine Menge, ganz doll. Tatsächlich? Ach, die habe ich wohl ganz falsch eingeschätzt. Fräulein Wegner weiß eine Menge, ganz doll. Oma, wann kommst du denn raus? Ja, auch zum Wochenende vielleicht. Ich denke zum Wochenende. Ich werde dem Doktor die Pistole auf die Brust setzen. Du bist nämlich schon ganz schön lange weg. Als Oma dann luxuriös mit dem Taxi nach Hause fährt, sind 2 Wochen vergangen. 2 Wochen leben Oma und Kalle schon getrennt. Er hat schnell noch ein Papierschild an die Wohnungstür geheftet, auf dem steht mit roter Kreide geschrieben: Herzlich willkommen. Das N ist ja ein bisschen verrutscht. Das ist ja blöd. Diese 5 Treppen. Ein bisschen verpusten. Herzlich willkommen! Ach, mein Junge! Ja, endlich zu Hause! Diesmal umarmt nicht die Oma ihn, sondern er sie. Zum ersten Mal. Und wie das alles glänzt, Kalle. Und Blumen, auch schön. Von dir? Du bist ja ein Kavalier. Aber komm, jetzt trinken wir Kaffee. Jetzt werden wir wieder weitermachen, Kalle. Setz dich hin, Oma. Kaffee koche ich. Ich kann das. Ich mache jetzt alles. Na, dann mal los. Aber bevor sie gemütlich zur Ruhe kommen, ist die Nachbarin da. Die Bäckersfrau. Fräulein Wegner kommt. Und auch der Bäcker lässt es sich nicht nehmen. Guten Tag. Guten Tag. Alle finden, dass Oma glänzend aus. Richtig erholt. Das ist aber nett, dass sie alle kommen. Sie sehen aber gut aus. Ja, glänzend erholt. Ja. Also, erholt ist gut. Aber das ist ein schönes Fest, dass nach Hause kommen könnt. Ja, nicht? Kalle? Oma. Musst du nicht ins Bett? Ach ja. Ja doch, du hast recht. Ich muss vernünftig sein. Darf ich Ihnen denn helfen, Frau Bittel? Ach ja, wenn Sie unbedingt wollen, dann gern. Kalle, morgen gehe ich dann schon später. Und übermorgen dann wieder etwas später. Jeden Abend etwas. Ach, danke. Danke, Fräulein Wegner, es geht schon. Immer ein bisschen später. So kommt es, dass Kalle wieder an Omas Bett sitzt. Aber diesmal an Omas eigenem Bett. Und das ist etwas ganz anderes. Kinder das eigene Bett. Doch unvergleichlich. Komm, ich deck dich zu. Ach, ich werde dir ja verwöhnt. Danke, danke. Du, Kalle, ich muss dir was sagen. Es ist mir wichtig. Da gibt's noch diese Tante in Bottrop. Eine Schwester deiner Mutter. Weiß ich nicht. Kenn ich nicht. Nein, sie hat sich ja nie um dich gekümmert. Aber du sollst wissen, dass es sie gibt. Wenn was mit mir ist, was Ernstes. Oder du müsstest in ein Heim. Nein! Ach, dir bleibt gar nichts anderes übrig. Da hau ich ab! Ach, Quatsch. Nicht alle Heime sind schlecht. Ohne dich war es schrecklich, Oma. Na ja, ich hab mir ja vorgenommen, so lange wie möglich zu leben, Kalle. Aber... Ich helf dir. Ich kann jetzt alles. Naja, ziemlich alles. Na, vornehmen allein genügt ja nicht. Wir müssen eben aufpassen, nicht? Ach, wir beide machen das schon. Wir machen das schon noch eine ganze Weile. Nicht? Hm. Und jetzt? Was wird jetzt? Geschlafen. Und ich weck dich morgen früh. Gut. Hier ist NDR 4. Das war im Programm für Kinder das Hörspiel Oma von Charlotte Niemann nach dem gleichnamigen Buch von Peter Hertling. Es sprachen Erzähler Rolf Becker, Oma Lina Carstens, Kalle Markus von Bock sowie Horst Breiter, Christian Koch und Felicitas Wolf. Regie Charlotte Niemann. Ihr hörtet eine Aufnahme von Radio Bremen. Das Buch Oma von Peter Hertling ist im Verlag Belz und Gelberg erschienen.